Jetzt fängt doch okay. Hallo Maria. Hi Gladys. Schön, dass du da bist. Danke. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ja, Wo fangen wir an? Wir wissen nicht mal, wo wir anfangen. Okay. Kannst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen? Ja. Kurz vorstellen. Ja, klar. Ich bin Maria und ich komme ursprünglich aus Zimbabwe. Mhm. Das ist in Afrika, im Süden Teil von Afrika. Mhm. Und ich bin in Deutschland seit 2006. Und ich habe in meinem Leben das und das andere gemacht, aber dann gehen wir auch. Also ich bin jetzt momentan Studentin und auf FH Dortmund. Ja. Okay. Warum bist du hier gekommen in Deutschland? Ich bin hier mit der Familie gekommen und damals war ich etwas jünger. Dann haben wir dann einfach weiter Schule gemacht und ich habe auch meine Ausbildung gemacht. Während meiner Ausbildung bin ich auch Mama geworden und jetzt bin ich im Studio. Okay. Gut. Ja, und du? Ich bin Gladys, ich komme aus Kamerun. Ich spreche normalerweise Französisch, aber heute werde ich auf Deutsch sprechen. Also, ich bin, wie ich sagte, ich komme aus Kamerun. Ich bin dort groß geworden, bis ich meine Abitur bekommen habe. Dann habe ich mich entschieden, in Deutschland weiter zu studieren. Mhm. Deswegen bin ich hier angekommen. Ich habe dann hier in Deutschland Maschinenbau an der Fachhochschule Dortmund studiert. Seit wann bist du hier in Deutschland? Ich bin seit September 2007 hier in Deutschland. Okay. Ich habe studiert an der Fachhochschule Dortmund. Ich bin bis Master in meinem Bereich gegangen, Maschinenbau. Mhm. Ja. Und jetzt arbeite ich als Konstrukteurin und Produktentwicklerin in einer Firma hier in der Nähe von Dortmund. Wow, hast du sofort angefangen zu studieren oder was hat dich dazu bewegt zu studieren? Okay, ich habe nicht sofort angefangen zu studieren. Ich musste noch mit meiner Sprachschule fertig sein. Mhm. Ich hatte schon in Kamerun angefangen. Ich habe zwei Niveaus in Kamerun gemacht. Ich musste noch zwei Niveaus hier in Deutschland machen. Und ich war dann 6 Monate in einer Sprachschule hier in der Nähe von der Uni, bis ich meine die Prüfung, die man haben muss, um hier zu studieren, geschafft habe. Du hast schon viel geschafft, weil ich habe auch schon viele junge Männer und Frauen, die nach Deutschland kommen, aber die trauen sich irgendwie nicht so, die Sprache auch zu lernen und auch sogar zu studieren. Und du sagst, du hast Maschinenbau studiert. Oh, ich bin. Und das ist, also viele Frauen trauen sich gar nicht dazu, das zu studieren. Und vor allem wegen der Sprache und. Okay. Ich kann das ganz verstehen, weil ich bin auch kein Fan von Fremdsprachen. Mhm. Ich bin mehr eine Wissenschaftlerin als eine alles was mit Literatur ist nicht wirklich mein Ding. Also ist nicht so dein Ding. Ja, aber ich wusste schon von Deutschland, dass die sind relativ streng, die sind seriös und das war für mich schon sehr wichtig. Mhm, mhm. Deswegen dachte ich, okay, ich mag dieses System. Das hat mir ein bisschen gefällt in Kamerun, dass die Sachen sind ein bisschen zu locker, meiner Meinung nach, in Kamerun. Und ich konnte mein Gleichgewicht nicht wirklich finden in Kamerun. Ja, ja. Deswegen ist ein System wie Deutschland für mich passt gut zu mir. Ich brauche sowas. Also für mich auch. Also ich stimme dir auch zu. Ich hatte auch gleiche Erfahrungen gehabt, dass ich, also es gefällt mir auch hier zu studieren, alles ist irgendwie organisiert, ja. Wie ich kann also damit ganz gut umgehen. Mhm. Ja. Ich habe zum Beispiel ein Jahr in Kamerun studiert, nach meinem Abitur habe ich Mathematik ein Jahr an der Uni studiert und ich habe nach ungefähr fünf bis sechs Monaten bemerkt, ich wusste nicht, was ich, okay, um kurz zu sein, ich habe zum Beispiel eine Note bekommen. Mhm. Ich hatte den Eindruck, das entspricht nicht, was ich gemacht habe. Mhm. Problem ist, ich konnte nicht wissen, ob was ich zum Beispiel falsch gemacht habe oder was ich gut gemacht habe oder was ich verstanden habe oder was ich nicht verstanden. Und ich war irgendwie so ein bisschen verloren. Ja, ja. Mhm, mhm. Aber dann hier, als du dann angefangen hast zu studieren, hattest du dann einen anderen Eindruck? Ja, ich hatte komplett einen anderen Eindruck. Mhm. Ja, ich hatte ich hatte manchmal den Eindruck, dass an der Uni in Kamerun, wir waren auch so viele Studierende in der in diese erste Jahr. Mhm. Und ich hatte den Eindruck, sie haben uns einfach Note gegeben, so ohne wirklich unsere Blätter zu korrigieren, haben uns einfach Note so gegeben. So zack, zack, zack. Okay, okay. Weil sie waren vielleicht zu voll. Ja, ja. Und zu die Blätter. Ja, genau. Wow. Ich hatte wirklich manchmal diesen Eindruck, dass man gibt einfach die Note so. Aber hattest du dann gute Noten oder schlechte Noten bekommen? Manche gut. Nur bei einem Fach hatte ich den Eindruck, man korrigiert wirklich. Das war irgendwie von anderen Studien. Sie war relativ zufrieden. Nicht unbedingt, dass sie bestanden haben, aber dass es gab nicht diese Ungewissheit. Ja, ja, ja. Mhm. Aber fast alle anderen Fächer, das waren irgendwie als ob man dir einfach eine Note gegeben hat. Obwohl du nichts dafür, ja. Okay, nee, ich verstehe. Mhm. Aber reden wir mal darüber, wie, als du dann nach, also hier in Deutschland oder Dortmund gekommen bist, was, ich bin mir sicher, du hast, also diese Kultur hier in Deutschland gefällt dir, aber was war dann für dich so schwierig? Bestimmt gibt's... Oh, für mich war am schwierigsten Studium und Jobben zu kombinieren. Ich musste mein Studium auch selbst finanzieren. Das bedeutet studieren und Jobben. Man musste es irgendwie kombinieren. Manchmal war ich ein bisschen zu müde, um etwas zu lernen. Ja, ja. Oder manchmal hast du eine musst du vielleicht lernen in einer Gruppe, aber in dieser Zeit musst du jobben gehen. Irgendwie, man muss irgendwie immer eine Priorität, immer spielen mit Priorität. Mhm. Was ist jetzt wichtiger? Und was? Mhm. Aber für mich war es am schwierigsten, einfach beide zu kombinieren, weil die Jobben waren nicht unbedingt in Dortmund, die waren sogar selten in Dortmund. Mhm. Essen, Düsseldorf, dann ist es relativ weit weg. Mhm. Also ich weiß, also von mir, ich habe ja vorher eine Ausbildung im Hotel gemacht und es war auch für mich recht einfach, einen Job zu finden, auch neben meinem Studium. Wie ist das denn für jemanden, wenn du jetzt noch nie so in Deutschland gearbeitet hast oder du hast noch keine Ausbildung in Deutschland? Wie ist das, wenn jemand hier neu ist und du studierst, ohne Erfahrung vorher mit der deutschen Arbeitsmarkt sozusagen? Ist das einfach, einen Job zu finden, oder ist das... wie geht man da um? Oft ist einfacher es ist wie Ingenieurbüros, aber das ist Zeitarbeit. Ja. Genau, mit Zeitarbeiten. Die vermieten einfach Studierende in Firmen. Das war am einfachsten. Sonst direkt eine Arbeit durch in eine Firma zu bekommen, war es sehr schwierig. Mhm. Manche Firmen, zum Beispiel wie Aramark, es ist eine Firma im Bereich Gastronomie, im Stadium. Das war okay. Bei solchen Firmen konnte man relativ einfach auch einen Job finden. Ja, ansonsten war fast alle Jobs durch Zeitarbeiten. Okay. Wow. Also ich bin begeistert und ich denke, unsere Zuhörer auch werden auch begeistert sein. Aber es gibt immer noch diese Angst in Menschen. Viele trauen sich gar nicht auch. Die wissen nicht, was ist mit dem Geld, schaffe ich das, kann ich noch mein Leben? Weil manche sind schon hier in Deutschland, die haben ein Leben. Mhm. Aber anzufangen, dieser erste Schritt, irgendwas zu machen, weil vielleicht ist das einfacher für jemanden, der von Afrika kommt und sagt, okay, ich gehe studieren, zum Studium, dann ist das schon alles irgendwie geregelt. Aber was ist mit denen, die hier sind, schon lange, und die trauen sich einfach nicht, sich erste Schritt zu machen? Die sind bestimmt mit, weiß ich nicht, Asyl gekommen oder solche Sachen. Wie kannst du denn sagen, Mut geben, einfach, was können die machen, ist das überhaupt machbar, was ist mit Geld, mit Familie zu Hause? Weil viele wollen sofort arbeiten und weil die auch andere Verpflichtungen haben. Ich glaube, es ist schwierig, sofort zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie was man als Asylant zum Beispiel in was man ich weiß nicht, wie, also mit Asylant hatte ich nicht wirklich Kontakt, aber ich weiß, dass als Studierende man hat man musste zum Beispiel mindestens mit der Sprachschule fertig sein, um überhaupt eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Also man musste schon eine Studienbescheinigung haben. Mhm. Und diese Studienbescheinigung bekommt man nur, wenn man in eine wenn man an der Uni angeschrieben ist. Ja. Und um an der Uni angeschrieben zu sein, brauchst du diese Prüfung, also deutsche Prüfung. Ja. Deswegen, sobald du noch in der Sprachschule warst, war es ganz, ganz schwierig, etwas zu finden. Ja. Vielleicht putzen, ja. Ansonsten fast nichts. Sonst nicht. Aber was ist mit der... Es gibt auch Frauen, die haben schon Papiere, die sind eigentlich okay, aber die wissen nicht, wie die anfangen sollen. Die haben keinen Mut, die haben Angst, anzufangen, zu studieren oder okay. mit dem Leben, weil du bist jetzt, du hast Maschinenbau studiert, du hast es geschafft und du hast Kinder, 2. Und es gibt manche, die haben auch sogar einen Kind, oder manche denken, oh, ich bin jetzt zu alt. Man hat ja immer Gründe. Die haben keinen Mut. Was kannst du denen sagen, was die machen können? Oder Okay. Was kannst du denn mitgeben? Für mich, wenn sie nicht keinen Mut haben, dann muss man schon zu, vielleicht wissen, warum haben die keinen Mut. Mhm. Weil wenn du von Afrika kommst und aus Afrika kommst und du weißt, du willst irgendwann kein Geld mehr haben, ja, dann, ich glaube, kommt dieser Mut automatisch. Du, mhm, du sollst irgendwie diese Situation lösen. Mhm. Vielleicht jemand, der schon ein Papier hat und nicht so viel Druck hat, hat man nicht vielleicht unbedingt Geldprobleme. Weil wenn du weißt, zum Beispiel, ich hatte genau 3.660 Euro für mein ganzes Studium. Ja. Ich hatte genau diese Summe von meinen Eltern bekommen. Ja. Ich wusste, dass sobald es fertig ist, bekomme ich nichts mehr. Ja, ja. Von niemand. Ja. Deswegen, ich musste irgendwie meine Leben organisieren, so dass ich mindestens Geld für meine Wohnung, mhm, für meine Krankenversicherung und ein bisschen für mein Ticket, mhm, und auch ein bisschen für Essen. Ich musste mindestens diese Summe irgendwie, ja, haben. Ja, ja. Ich wusste, ich werde sowieso keine Hilfe bekommen. Ja, ja. Weil man sagt auch, dass man bekomme eine Kaution von Eltern. Aber meine Eltern, die diese so 3.600, das war das ganze Ersparnis von meiner Mutter. Sie, wow. Von ja. Ja. Und sie konnte mir nichts mehr geben. Ja, ja. Das war für mich klar. Ja, ja. Also hat dir das dann weiter Mut gegeben? Was hat dir dann einfach diese Stärke? Warum hast du immer weitergemacht im Studium? Warum hast du nicht aufgehört? Warum hast du nicht gesagt, okay, ich gehe jetzt zum Jobcenter zum Beispiel? Oh, das war bei mir keine Frage. Ich habe nie gehört, ich hatte nie im Kopf, dass ich mit meinem Studium aufhören kann. Mhm. Das war für mich klar, ich muss es schaffen. Ja, warum? Warum willst du das unbedingt schaffen? Als Frau, weil, der... Für mich, ich hatte schon... dann hätte meine Mutter seine ganze Erfahrung in meinem Studio umsonst abgegeben. Für mich heute, nee. Und jetzt, du bist fertig, wie fühlst du dich, wenn du fertig bist, du arbeitest, du? Okay, schon mit... Als Mutter von einer Tochter, wie fühlst du dich, auch von einem Sohn? Was bist du für ein, welche Rolle übernimmst du als jemanden, der, so als Vorbild? Als Vorbild. Welche Rolle übernimmst du jetzt für deine Tochter oder für deinen Sohn, für andere Frauen? Okay, als Vorbild für meine Kinder. Ich habe das noch nie in diese Richtung gesehen. Für mich ist, ich mag, was ich für die machen soll. Ja, ja. Ich mag einfach, wie ich weiß, man soll es machen. Also ich habe das von meiner Schwester gelernt, wie die ihre Kinder erzogen haben. Ja. Von meiner Mutter, wie die uns erzogen hat. Ich versuche einfach, dieses Modell weiterzugeben. Ne? Okay, ich muss ein paar Sachen anpassen, weil ich sie wachsen hier in Deutschland und ich... Also ich bin in Kamerun aufgewachsen. Ja, also. Ja. Als Vorbild, ich glaube, für mich wird das ausreichend sein. Mhm. Ich hatte nie den Eindruck gehabt, dass meine Mutter oder meine Schwester etwas falsch gemacht haben bei der Erziehung ihrer Kinder. Ja, ja. Deswegen denke ich, ich mag es richtig. Es, soll, ja. es, es muss so sein. Wow. Das war schon bei dir in der Familie. Ja, für mich war es schon so. Ich habe das immer so gesehen und für mich, es soll so sein. Deswegen Für mich ist es eine Frage von Normalität. Was ist, ja, ja, ja. Was für mich normal ist, kann vielleicht für jemanden ein bisschen anders sein, weißt ja, du? Ja. Denkst du auch, manche Leute sind einfach faul oder die sind, also die das nicht schaffen, im Leben irgendwas zu machen? Oder meinst du, das liegt auch daran, wie man erzogen ist? Ja, oder ich glaube, wie man erzogen ist, wie auch die Erfahrung von der Person. Ich denke, man soll einfach nicht sagen, jemand ist faul. Manchmal muss man auch verstehen, warum ist es so. Aber ich glaube nicht, dass ich glaube, sie suchen bestimmt Motivation. Vielleicht finden sie nicht. Oder richtige, hat man nicht die richtigen Wörter gefunden. Gefunden, um diese Person Motivation zu geben. Aber ich glaube, man muss diese Person dann ein bisschen näher kommen, um zu verstehen, warum ist es, warum geht diese Person nicht weiter? Ja. Warum kann die, ist diese Person in einer Situation wie geblieben? Und kann nicht mehr weiter. Manche finden zum Beispiel schon Sozialgeld genug. Ja, und wollen nicht weiter. Ja, ist, weil arbeiten ist auch schwierig. Es ist nicht, als ob arbeitet ist seine Arbeit. Ja, es ist nicht, es ist auch nicht einfach. Ja. Aber die müssen auch wissen, dass man findet auch irgendwie ein Gleichgewicht, wenn man arbeiten geht. Ja, ja. Man muss irgendwie Wörter finden, um das zu erklären. Was Positives in der Tatsache Arbeit zu gehen, was gut ist. Zum Beispiel für eine Mutter, ich habe kein Problem mit Hausfrauen, ne? Aber für mich, ich finde, wenn ich bei der Arbeit bin und ich mache nichts, sagen die, nichts zu tun ist mit meinen Kindern oder meinem privaten Leben. Alles, für mich ist wichtig diese Zeit. Ja. Als Frau so, dass du deine ist Zeit wichtig, für dich selber hast. Diese Zeit, wo ich nichts für meine Kinder, nichts für meine Beziehung, nichts. Also nur Arbeit und für mich, für mich Arbeit ist etwas nur für mich. Und ich finde dadurch irgendwie ein Gleichgewicht. Ja, für mich ist sehr wichtig, arbeiten und meine Kinder. Mhm. Und ich glaube, es ist auch indirekt ein Vorbild für die, die sehen. Ne? Es ist, alles, was man macht als Eltern, ist, was sie kopieren werden. Egal, was du sagst. Egal. Aber die gucken, es ist nicht was nur, was du sagst. Du sollst das nicht machen oder du sollst das machen. Ja. Alles. Oh, wenn was du schlecht machst, die kopieren alles. Alles. Die sagen nicht, das nicht. Das nehme ich. Nein, nein, nein. Irgendwann, wenn die auch ein bisschen, wenn sie erwachsen und wenn sie besser mit alles umgehen. Die werden auch ihre eigene Persönlichkeit bauen und alles und irgendwie ihre Gleichgewicht auch finden. Aber bis da, die werden auch alles machen. Okay. Deswegen, wenn du zu Hause bleibst, dann du sollst auch nicht überrascht sein, wenn das dein Kind sagt, okay, ich möchte auch zu Hause bleiben. Es ist klar. Ja, ja, okay, okay. Aber du hast ja gesagt, du hattest, du bist jemand, der eigentlich, du hast Interesse an Wirtschaft, also an Wissenschaft. Wissenschaft, ne? Mhm. Und Mathe und solche Sachen. Das wusstest du schon, als du klein warst. Ja, es ist wichtig zu wissen, dass in Kamerun wir haben Abitur mit verschiedenen Serien. Zum Beispiel bei uns ist Abitur A, wie den Buchstabe A, alles, was mit Literatur zu tun hat. Okay. Also, wenn du zum Beispiel später etwas in der Germanistik, keine Ahnung, Französisch, Literatur studieren möchte, mhm. dann ist diese Abitur für dich. Dann sollst du in diese Serie machen. Mhm. Und du, zum Beispiel Abitur B mhm. ist für Wirtschaft. Alles, okay. alles wenn du später alles über Wirtschaft studieren möchte, dann mm. ist diese Abitur für dich. Mm. C ist, was ich gemacht habe, ist Physik, Mathe und Physik. Ach so, okay. Deswegen für diese Abitur ist Sachen wie Maschinenbau, Mathe, alle diese Fächer an der Uni ist für dich gedacht, ne? Maschinenbau, Mathe, Physik, sowas, ja. Elektrotechnik und, ja, und ja, ist schon. Und D ist mehr für Leute, die später Medizin, ist alles gut. Pharmazie, okay, okay. keine Ahnung, mhm. diese Richtung. Mhm. Ja. Chemie, ja, ich habe eine Abitur Richtung Serie C. Mhm. Das bedeutet, Mathe, Physik sind schon unsere Schwerpunkte. Okay, okay. Mathe, Physik und Chemie. Deswegen war für mich relativ normal Maschinenbau oder Mathe, wie ja, ich gesagt habe. Ja. Ich habe ein Jahr Mathe. Für mich ist ganz normal, Mathe zu studieren. Okay. Und man guckt schon die Fähigkeiten von ja. Kindern, ne? ja. wie orientiert also in das einer sind, Serie. Das finde ich sehr gut. Aber dennoch, es gibt noch Frauen, die. Die sind jetzt schon groß, ne? mhm. sagen wir mal in unserem Alter auch, mhm. Oder auch jünger. Ne? Und die wissen nicht genau, wo deren Leidenschaft so liegt. Die wissen nicht, wo ihre Fähigkeiten liegen. Die wollen eigentlich was machen, aber die haben Angst, weil die auch nicht wissen, was soll ich jetzt machen mit meinem Leben, soll ich lieber... Maschinenbau oder soll ich lieber Arzt werden oder soll ich lieber Anwälten oder sowas und die hängen einfach da, das heißt, die nehmen dann am Ende nur das, was kommt, das, was schnell ist, mhm. was egal was ja, ist, was da sein soll. Was kannst du diesen Menschen auch mitgeben, was könntest du denn sagen, was sie auch machen können, wenn man nicht weiß, was man machen soll? Vielleicht bei einer Studienberater zu gehen. Ich finde, weil für uns Kameruner ist vielleicht einfacher, weil man ist wird schon vorher. Sehr früh ja. orientiert. Ne? Ja. Mhm. Und man ist sehr gut vorbereitet für ein Studium in diese in Zukunft, ja. ja. ja mhm. Das bedeutet für mich zum Beispiel das Niveau, dass ich schon in Mathe und Physik und Chemie hatte, schon in meinem Abitur, war schon ausreichend für den kompletten Maschinenbaustudium. Wow. Siehst du? Ja, okay. Also Chemie, was ich in Maschinenbau hier hatte, hatte ich schon. Wow. Okay. Ich konnte schon das schon, Mathe. Mhm. Deswegen war für mich zum Beispiel einfach, sehr einfach, 1:0. 1,0 zu haben. Ja, wow. Einfach Chemie, Mathe, Physik ist fast schon gegessen. Check. Das bedeutet. Das ist eine Wiederholung. Genau. Man okay. muss einfach, oh, die Sprache. Man muss einfach mit. Das war mehr zu übersetzen, was man schon kannte auf Deutsch. Es ist, du kennst das schon. Aber wie gibst du das wieder auf Deutsch? Auf Deutsch. Weißt ja, du? Okay. Ja. Das hört sich richtig gut an. Also genau. Dann schon deswegen, gut da ist schon eine Vorteil unserer Orientierung. Mhm. Weil man wird bei uns schon orientiert in der. Das entspricht ungefähr hier der 10. Klasse. Mhm, mh. 10. Klasse wird man orientiert. Ja, ja. Und für jemanden, der ein allgemeines Abitur ohne Orientierung hat, ich hätte gesagt, geh zuerst bei einer Studienberater. Berater. Ja. Ja, beim ich denke, wie sagt man das, Arbeitsagentur. Genau. Man bekommt auch solche Beratungen. Genau. Wenn man auch an der Uni gibt es auch. An der Uni, genau. Ja. Und man kann auch in Organisationen auch gehen, wie unsere zum Beispiel. Da haben wir auch unterschiedliche Menschen, die studieren unterschiedliche Sachen. Die haben auch unterschiedliche Sachen studiert, BWL, Maschinenbau. Wir haben auch Wissenschaftler, alle. Ne? Und deswegen von daher einfach mit der nächsten Person reden. Genau. Weil als afrikanische Frauen, viele haben das auch schon jetzt geschafft und es gibt viele, die das noch schaffen werden. Ja. Und es gibt noch ein paar, die noch etwas Mut brauchen. Manche mussten von vorne anfangen, manche mussten erstmal noch sogar Abitur erstmal machen hier. Und ich finde, es ist eigentlich nie zu spät anzufangen. Genau. Für mich ist der Vorteil unsere Gruppe oder Verein, man kennt deinen Background als Afrikaner. Mm. Man kann vielleicht dich dann besser beraten. Ja. Zum Beispiel, als ich hier angekommen war, ich wollte eigentlich Architektur studieren, nicht Maschinenbau. Nicht Maschinenbau, okay. Architektur. Und Ich habe eine Frau getroffen, sie hatte Maschinenbau studiert und sie kam aus Kamerun. Sie hat auch ein Abitur in Serie C, wie ich. Und ich habe auch eine Studienberater angerufen, weil die Zukunft von der Architekturberuf, das war ein bisschen, zum Beispiel der Berater hat mir kurz gesagt, wenn du hier in Deutschland später arbeiten möchtest als Architektur, wird es schwierig. Ach so, okay. Diese Arbeitswelt ist ein bisschen kompliziert und wird nicht viel gebaut. Ah, okay. Weißt du? Ja. Aber wenn du zum Beispiel in ein anderes Land, zum Beispiel in Afrika, vielleicht wird viel gebaut, dann ist okay. Also wie ich sagte, mein Problem mit Kamerun ist diese zu lockere System. Okay. Und das passt nicht richtig zu mir. Das passt nicht zu dir als Person. Ja. Okay. Ja. Und ich hatte diese Frau getroffen und sie sagte, warum wirst du unbedingt Architektur? Du hast fast alles schon im Maschinenbau. Mechanik, also Physik Richtung Mechanik, du kennst das schon. Mathe hast du schon. Chemie hast du schon. Drei Dezeichnungen hast du schon. Bleib einfach im Maschinenbau. Bleib dabei. In Architektur hast du auch 3D, Mathe, vielleicht kein Chemie, Mathe, Physik, 3D. Wow. Du hast schon diese vier durch deine Serie. Geh einfach in Maschinenbau. Wow. Und später wirst du auch einfach einen Job finden. Ja. Geh war das dann einfach für dich, einen Job zu finden nach dem Studium? Ja. Ja. Ja, weil ich hatte schon ein Kind und ich musste irgendwie in der Nähe einen Job finden. Also und du weißt, dass als Berufseinsteiger, wenn du schon einen Umkreis wählst, und du möchtest von diesem Umkreis nicht weggehen, dann machst du dich automatisch das Leben ein bisschen schwieriger. Ja, das stimmt. Weißt du? Ja. Weil wenn ich zum Beispiel in Süddeutschland, Bayern oder Baden-Württemberg, es wäre bestimmt ein bisschen einfacher. Mhm. Weil in meinem Bereich Maschinenbau gibt es mehr Arbeit in Süddeutschland. Ach so. Weißt du? Mhm. Ja. Als Mutter, wenn du sagst, okay, ich möchte, du musst auch von, du denkst auch an dein Kind, ne? Und du weißt, okay, ich muss das irgendwie schaffen, beide zu kombinieren, dann es darf nicht zu weit sein. Ja. Okay. Es darf nicht zu weit sein. Ja. Dann, ich habe ungefähr 5 Monate einen Job gesucht. Wow, okay. Ja. Aber ich denke, das ist das 5 Monate, das ist Standard, ne? Ja, das ist Standard, weil in diese 5 Monate waren das Dezember und Januar. Mhm. Und oft in der als Berufseinsteiger gibt es so eine Kurve. Mhm. In Dezember und Januar sinkt die Kurve. Es gibt nicht so viele Stelle Anzeige und fängt wieder hochzugehen, so im März. Sinkt noch ein bisschen, aber im August steigt es noch. Okay. Mhm. Okay. Und genau in diesem März, wo es mehr Stellen auf dem Markt gibt, da habe ich auch einen Job gefunden. Wow. Und du hast nie aufgehört mit den Kindern? Und nein. Also das ist echt ein riesen Motivation von dir und danke, dass du das mit mir und auch mit unseren Zuhörern geteilt hast. Was ich sagen kann zum Beispiel, als wenn du hier kommst als Student aus Afrika, was du unbedingt am besten nach meiner Erfahrung machen soll, dich informieren über Gesetze, die das Leben von einem Studenten regieren. Mm. 2, wenn du nicht genug Geld hast, dann gehst du zuerst jobben, vielleicht 6 Monate jobben. Ja. Und dann, sobald du anfängst zu studieren, sollst du Geld haben. Weil am Anfang hast du nicht nur das Problem von der Fach, aber von der Sprache auch. Mm. Da musst du alles noch meistern. Ja. Und es ist nicht so wie in der Sprachschule, man spricht nicht langsam, weil es ihr seid nicht nur Ausländer, es sind auch Deutsche, man spricht gleich für alle. Ja, genau. Man das unterscheidet stimmt. nicht, wer nicht, so, ja. wer nicht so gut in Deutsch ist und wer schlecht. Also man komplett. Deswegen die erste Woche ist sehr schwierig im Studium, weil die Sprache ist so schnell. Ist schon schnell. Ja. Ja. Man muss wirklich, wirklich konzentriert sein und am besten sollst du nicht jobben. Okay. Du wirst bestimmt in deinem Studium irgendwann beide kombinieren, jobben und studieren. Mhm. Aber am besten für den ersten Semester sollst du nicht jobben. Mhm. Weil das Geld kommt eh später. Mhm. Ne? Sollst du am besten nicht studieren, nicht jobben, nicht, nur studieren. Mhm. Erstes Semester nur studieren. Wow. Mhm. Und normalerweise wird es gehen. Das wird schon klar. Wenn du dieses erste Semester richtig machst, normalerweise schaffst du es. Und mit Kindern, wie lernt man mit? Also ich habe auch mein Kind, ich okay, weiß. Okay, als ich meine Doktor bekommen habe, hatte ich schon meine Bachelor. Ah ja, okay. Hatte ich schon meine Bachelor. Ja. Aber komischerweise war ich im Master, ich hatte sogar bessere Note, als ich schwanger war. Komischerweise, hast du mehr Motivation? Ich wusste nicht, was kommt, was auf dich zukommt, auf mich zukommt in diesem Leben als Mama. Mhm. Deswegen, ich konnte nicht einfach sagen, okay, ich habe hier, ich konnte nicht sagen, ich werde später lernen. Ja, ich musste sofort direkt alles lernen. Ja, ich gehe in eine Vorlesung, mache meine Vorlesung, musste direkt lernen. Yes, ja. Ich wusste nicht, was auf mich zukommen. Zukommt, ja. Deswegen musste ich komplett alles. Ich war ganz fleißig. Deswegen hatte ich in meinem Master viel, viel bessere Noten als in Bachelor. Ja, ich finde, ich bin eine Person, ich bin so zuverlässig und vielleicht hilfsbereit, aber ich bin auch ein bisschen voll. Ja, yeah, okay. Ja, und in diesem Zeitraum, ich konnte nicht voll sein. Aha. Ich musste fleißig bleiben. Ja, weil das juckt ja nicht, wenn man faul ist. Mhm. Ja, stimmt. Möchtest du mich noch was Aber fragen? Als Asylant, ich weiß nicht wirklich. Aber ich glaube, man soll sich auch informieren, auf jeden Fall auch über die Gesetze. Aber es ist möglich, ne? Es ist möglich. Ich weiß nicht, ob es... Muss man lesen. Ja, muss lesen. Oder, okay, ich kann verstehen, dass als Land man das Niveau, also Sprachniveau, sehr niedrig ist. Aber man ist nicht der erste Asylant. Man geht einfach von... bei Leuten, die die gleiche Sprache sprechen, dann können sie für uns vielleicht Sachen lesen oder wenn sie schon diese Erfahrung haben, dann können sie uns auf unsere Sprache direkt sagen. Ne? Ja, in Deutschland sagt man, von nichts kommt nichts. Und deswegen würde ich auch die Leute mitgeben, dass keine Angst haben, ne? Irgendwelche Informationen zu holen und keine Angst, dieses Absage zu bekommen. Ne? Ich denke, das kennt jeder, entweder Deutsche oder Ausländer oder wer, jeder hat schon eine Absage bekommen und diese Absagen werden immer kommen im Leben. Und wenn man zweimal Absage bekommt, dreimal, viermal, fünfmal, nicht aufgeben. Einfach immer weiter und sich verbessern und viele Videos auf YouTube gucken oder viele Menschen fragen wie uns, wie mache ich das, wie kann ich mein Lebenslauf besser machen zum Beispiel. Ja. Ich glaube viele, es gibt einen Spruch, den Leute sagen manchmal, ich weiß nicht, ob die Deutschen das auch sagen, dass um besser zu leben, sollst du so versteckt leben. Irgendwie. Vielleicht habe ich vielleicht Wort zu Wort übersetzt. So, also Leute soll nicht viel über dein Leben wissen. Ah ja. Aber für mich, ich denke an Anfang hier, musst du vergiss das. Okay, ja. Weil wenn du wichtige Sachen versteckst, dann wird vielleicht deine Situation immer schlimmer gehen. Ja, ja. Weil du brauchst Hilfe. Du brauchst Informationen am Anfang. Du brauchst wirklich viel Information. Um diese Information so früh wie möglich zu bekommen, musst du deine Situation gut darstellen. Wenn du versteckst, wenn du für dich wichtige Sachen behältst, okay, du musst unbedingt nicht komplett alle Details geben, aber du sollst auch deine wichtige Information von deiner Situation schon darstellen, sonst wird keiner dich helfen. Mhm. Ich kenne auch Leute, die jetzt wieder in Kamerun sind, nur weil sie wollten nicht, dass man... Sie wollte einfach Info. Geheimnisse. Ja, das nö, die brauchen das nicht. Nee. Es ist. Am Anfang brauchst du Informationen. Und Hilfe. Ist klar. Also sollte man sich nicht scheuen. Sonst willst du Strafe sammeln? Strafe? Ja. Okay. Viele Strafen. Du melde dich zum Beispiel nicht um. Was passiert? Okay. Ja, stimmt. Es ist normal in Afrika, dich einfach in seine Wohnung zu wechseln, ohne es anzumelden. Aber hier ist anders. Also sollte man sich mit Gesetz auseinandersetzen. Du kannst das Auto von deinen Eltern einfach fahren, ohne Führerschein, nur weil du das dann hier. Hier gibt es nicht so. Genau. Du willst Strafe sammeln. Und irgendwann ist deine, wie nennt man das, man sagt auf Französisch, casier judiciaire, also wie eine... so eine Strafzettel oder keine Ahnung, sowas. Ja, eine Strafzettel, einfach zu voll. Zu voll, ja. Deine Akte sozusagen. Ja, genau, einfach zu voll von Strafe. Ja. Also sollte man auf jeden Fall... Am Anfang brauchst du Informationen. Das niemals soll aufhören. Klar sein. Und immer, man lernt immer, ne, was. Mhm. Egal, ob man 10 Jahre, 15 Jahre oder 5 Jahre in Deutschland ist, es kommt immer wieder viele Informationen, ja. Immer viel lesen. Es gibt so viele, also Nachrichten gucken auch, manche Leute gucken auch keine Nachrichten. Mhm. Und egal wie, sogar es gibt auch, man kann einfach zum Beispiel, was ich mache auf Facebook, es gibt unterschiedliche, zum Beispiel Nachrichtenkanäle auf Facebook, kann man gucken oder lesen. Ein bisschen lesen, gucken, ah, okay, es gibt das und das, ah, Frau Merkel hat das gesagt, oh, das und dies ist passiert. Dann ist man immer auf neuem Stand, ne? Sonst verpasst man viel. Mhm. Und immer keine Angst haben, sich nicht scheuen, also keine Angst zu fragen, Informationen zu holen von der Uni selber oder von Arbeitsagentur oder von Freunden oder von Menschen, genau. Die das schon mal durchgemacht haben. Es wird klappen. Es wird klappen. Ja, es wird schon klappen. Vielen Dank, Gladys. Ja. Bitte. Für deine Weisheit. Oh nee. Oh nee. Vielen Dank auch unser Zuhörer und wir sind Shibuntu Radio.